Bayern 2 Radiotexte. Das offene Buch. Hver dag må jeg tilbringe et par langdryge timer ved kjøkkenbordet for å gråte. Je mehr ich reiste, als desto verhängnisvoller offenbarte sich Norwegen. Und ich sehe mich da stehen und das Bild mit den beiden Strichen anschauen. Ach, sieh das, sagt er. Es klang erleichtert. Fisken kommt först. Fisch kam zuerst. Menneske er bare en seiliget gjest ved havet. Der Mensch ist nur ein seeliebiger Gast am Meer. Hanskene til mamma var av skinn. De kjente som huden hennes. Mammas Handschuhe waren aus Leder. Sie fühlten sich an wie ihre Haut. Cornelia Zetsche begrüßt Sie zu Beginn einer literarischen Reise durch Norwegen, das Gastland der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Der Traum in uns nennen die Norweger ihren Gastauftritt, angeführt vom Literaturzug, mit dem Prinzessin Mette-Marit nach Frankfurt kommen möchte. Mal sehen, was die Norweger träumen. Im Gepäck der 75 reisenden Autoren, ihrer Agenten und Verleger, über 250 Übersetzungen aus dem Norwegischen, das hierzulande mit Henrik Ibsen und Knut Hamsun, mit Bestsellern von Jostein Gaarder, Karl-Ove Knausgård, Maja Lunde und Jo Nesbø ohnehin eine Fangemeinde hat. Aber es gibt blinde Flecken. Thyre Erik Lund zum Beispiel, mit dem wir unsere 5 Norwegen-Stationen an 5 Sonntagen hier auf Bayern 2 und später 3-mal im Literaturhaus München heute beginnen. Thyre Erik Lund, 60 Jahre alt, mit 11 Romanen und 4 Essaybänden und einem halben Dutzend Preisen, ein sehr arrivierter Schriftsteller. Der Beste meiner Generation, sagte Knausgård über Thyre Erik Lund, der uns jetzt aus Oslo zugeschaltet ist. Willkommen im offenen Buch auf Bayern 2, Thyre Erik Lund. Thank you very much. Are you really that Sind Sie wirklich so ein wilder Hund, wie Gerüchte behaupten und wie in Ihrer Tetralogie zu lesen ist? Not that wild, but of course my mind connected with the tools I use for writing. Nicht so wild. Aber natürlich ist mein Kopf mit meinen Mitteln des Schreibens verbunden und das drückt sich vielleicht wild aus. Es gibt ein Innen und ein Außen von mir. Das Innere ist wild, weil es mich beim Schreiben in Gegenden trägt, die ich nicht zu finden erwartete. Sie sind in Vikersund groß geworden, einem kleinen Ort im Süden Norwegens. Wie wuchsen Sie auf? Oh, it was on a farm. I was starting working with my mother. Das war auf einem Bauernhof. Ich arbeitete dort mit meiner Mutter. Sie war vor allem verantwortlich für die Milchkühe. Mit 12 fuhr ich Traktor, tat die Arbeit, die je nach Jahreszeit anfiel. Mit 15 fällte ich Bäume und versuchte, das Holz in den Städten zu verkaufen. Ich habe die verschiedensten Arbeiten erledigt. Ich war daran gewöhnt zu arbeiten. In jungen Jahren war ich kein großer Leser, aber ich hörte viele Geschichten. Viele, viele Geschichten von den alten Leuten der Nachbarschaft. Vor allem meine Mutter war fantastisch mit ihrer Ironie, ihrem Humor. Ich denke immer an meine Mutter als eine schöne Frau. Jede Mutter ist wunderschön. Sie hatte diese Gabe, Dinge auszudrücken, zu entfalten, Geschichten und Witze zu erzählen. Dieser Humor im Leben ist sehr wichtig für mich. So, this humoristic level in life, it's very important for me. You are grown up on a farm. Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie arbeiten heute als Schreiner. Wie kamen Sie denn zum Schreiben? I had some beautiful and very strong experiences in reading when I was in the 20s. It was very shocking in a way. Ich hatte sehr schöne und starke Leseerfahrungen. Mit etwa 20 war das richtig schockierend. Ich las die klassische europäische Literatur, las Céline, vor allem französische und deutsche Literatur. Und plötzlich begann ich zu schreiben. Natürlich war es nicht möglich, das zu veröffentlichen, aber irgendetwas traf mich wirklich sehr stark. Nachdem ich noch mehr gelesen und 2 Jahre an der Universität sporadisch studiert hatte, habe ich weitergeschrieben. Daneben hatte ich diese Arbeit und ich fand eine verblüffende Verbindung zwischen diesen Dingen und auch einen Weg, mit mir selbst umzugehen. Schreiben macht die eine Hälfte meines Denkens aus, die andere Hälfte hatte mit praktischen Problemen zu tun. Beide kontrollierten einander. All the other stuff was sorting, controlling each other. How would you describe the connection? Wie würden Sie denn die Verbindung beschreiben zwischen der Konstruktion von Häusern und Büchern, zwischen Schreinerei und Schreiben? A sort of a construction and you don't know really the plan. Es ist eine Art Konstruktion. Sie müssen nehmen, was kommt, haben keinen wirklichen Plan, keine Ergebnisse. Sie müssen eine Struktur finden, die Struktur des Romans. Auch das nahm ich von meiner praktischen Arbeit. Sie müssen die Struktur einer ganzen Welt schaffen. In Graftetelagers Mysterium. In diesem Graben-Ereignis-Mysterium ist das ganz klar. Das Ziel in der Ferne und die Sensibilität für das, was Sie gerade schreiben. Im ersten Teil des Romans hatte ich die Vorstellung von einem Mann, der total in sich eingekapselt ist. Vielleicht ist er geisteskrank, vielleicht im Gefängnis, vielleicht in einem Krankenhaus. Wir wissen es nicht. Völlig eingeschlossen in seinen Kopf, in seinen Denken, beginnt er zu schreiben. Das Graben-Ereignis-Mysterium ist just now translated into German. Das Graben-Ereignis-Mysterium ist gerade ins Deutsche übersetzt. Der Roman ist der erste Teil ihrer Tetralogie zwischen Satire und Science Fiction. Das Graben-Ereignis-Mysterium ist der Monolog von Thomas Olsen Myrbrotten, der anfangs beauftragt wird, ein Gutachten über die Denkmäler Norwegens zu schreiben. Seine Reise durch Norwegen, seine Eindrücke führen zu einem Desaster und sind der Beginn seines Zusammenbruchs und seiner Versuche zu flüchten. Was war Ihre Idee, Ihr Impuls zu dieser Geschichte? It's not that easy to tell you because first I began to describe this person. Schwer zu sagen. Erst einmal habe ich diese Figur beschrieben. Er sorgt sich um sich selbst und um Norwegen. Etwas stimmt nicht, mehr oder weniger in ganz Norwegen. There's something wrong somewhere, more or less in whole Norway. Dann hören wir Thomas Leube und folgen Thomas Olsen Myrbrotten ins Verlies seines Kopfes. Das Graben-Ereignis-Mysterium beginnt, auf Norwegisch und Deutsch, folgendermaßen. Hver dag må jeg tilbringe et par langdryge timer ved kjøkkenbordet for å gråte. Ikke annet enn akkurat dette høyst triste. Å ligge med overkroppen utover bordet og gråte over verdens elendighet. Ja, så trist er det blitt, at jeg hver dag må gråte over verdens elendighet. Thomas Olsen Myrbrotten. Jeden Tag muss ich ein paar endlose Stunden am Küchentisch zubringen, um zu weinen. Eben nichts weiter als diese höchst traurige Sache, mit dem Oberkörper quer über dem Tisch zu liegen und über das Elend der Welt zu weinen. Ja. So traurig ist es geworden, dass ich jeden Tag über die Verdorbenheit der Welt weinen muss. Und bislang habe ich es so weit getrieben, dass der einzige Trost der ist, dass ich jetzt keine Scham mehr empfinde, wenn ich sage, dass ich weine, weil mich alles Traurige, über das ich weine, übermannt hat. Es ist die Welt, die weint, in mir. Wir, die wir über die Verdorbenheit der Welt weinen, werden immer weniger, was verdächtig ist und sich für eine noch tiefere Bekümmernis eignet, wohingegen es umso mehr gibt, die über sich selbst weinen und dafür eigene Gründe haben. Sie übertäuben die überaus wenigen von uns, die tatsächlich über den Zustand der Welt weinen. Wenn ich nicht weine, tue ich eigentlich nichts weiter, als untätig dazustehen, den ganzen Tag. Stehe ich bloß auf dem Küchenfußboden herum und glotze untätig vor mich hin. Hier, In dem, was ich hin und wieder als die sozialtechnologische Institution charakterisiere, soll sich meine neue Natur zweifellos entfalten dürfen. Diese Freiheit kann mir niemand nehmen. Dann, wenn ich dastehe, dann bin ich. So ist das. Ich bin doch. Irgendwie. Und dann bin ich ein Geistesmensch. Ansonsten denke ich oft, dass das Sein nicht so vielsagend ist, wie die Leute es gerne hätten. Im Grunde ist es belobhudeltes Zeug. Aber wenn ich dastehe und existiere, dann steht die Zeit tatsächlich still. Das tut sie. Dann scheint es unmöglich weiterzumachen. Wenn die Zeit stillsteht, ist es leicht aufzugeben. Dann kann der Geistesmenschenzustand schnell von alleine vorbeigleiten. Aber den neuen synthetischen Naturzustand, in den ich jetzt eingeführt bin und der irgendwie so zukunftsgerichtet und human sein soll, den hatte ich schon lange vorhergesehen und gewarnt hatte ich auch davor. Trotzdem konnte ich nicht verhindern, dass er mich schließlich zu fassen bekam. Ja, jetzt hat er mich verschluckt. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist, auf diese völlig neue Weise zu reden. Aber ich weiß, dass die ganze Zeit über alles widerlegt und für falsch erklärt wird. Manchmal platze ich. Ich schaffe es nicht, den neuen synthetischen Naturzustand zu ertragen. Dann geht das mit der Heulerei wieder los. Da kann der neue Naturzustand nicht gegensteuern. An manchen Tagen weine ich über gleichbedeutende Dinge. Und glaub nicht, ich hätte etwas von dem vergessen, über das ich geweint habe. Nein, das vergesse ich nicht. Ganz einfach, das vergesse ich nicht. Als ich vor 6 Jahren vom königlichen norwegischen Kulturministerium die Aufgabe erhielt, ein sogenanntes Gutachten über das Problem zu schreiben, das bei der Bewahrung der Kulturdenkmäler im Hinblick auf die im Laufe der Zeit immer weiter abnehmende Authentizität Kraft der Bewahrung entsteht, das heißt, über das Selbstdestruktive und Selbstwidersprüchliche daran, in Norwegen sogenannte Kulturdenkmäler zu errichten, wurde ich durch diese Arbeit dazu verlockt, eine Geistesmenschenattitüde anzunehmen, obwohl ich fast unbewusst einen eigenen und einzigartigen Geistesmenschen-Dreh eingeschlagen hatte. Oder ich fand vielmehr heraus, dass mir diese Geistesmenschen-Attitüde dabei helfen konnte, eine größere Einsicht in die Kulturdenkmalsproblematik zu erhalten. Aber nach und nach hörte ich mehr oder minder damit auf, den Geistesmenschen zu geben, denn allmählich wurde ich beknackt. Das aber führte nur dazu, dass ich mir meiner geistesfundamentalistischen Natur bewusst wurde. Ich gelangte, um es so zu formulieren, nach unten, zu unbekannten Schichten meiner selbst, und damit musste ich doch die falsche Geistesmenschenattitüde ernst nehmen, die so seitwärts in mich geschlittert war, was selbstverständlich mein sogenanntes altes Ich und nicht nur das Verhältnis zum norwegischen Kulturministerium und zur Arbeit am Gutachten zerstörte, sondern auch zum Norwegischsein, zur norwegischen Identität, zum Dasein als Norweger. Ich halte die Tür immer unverschlossen, so dass der Mann von der Kommune eintreten kann, ohne dass ich gestört werde. Er weiß, dass ich, wie gesagt, untätig dastehe. Immer wenn er kommt, stehe ich da und blicke zum Fenster. Wenn er geht, kommt es vor, dass ich zum Fenster gehe. Aber wenn ich eben zum Fenster muss, um hinauszublicken, schaue ich auf den Mann, der gerade die Tür geöffnet hat. Ständig dreht er sich um und schaut mich an. Ja, all das hat eine Gesetzmäßigkeit. Es ist, als verstünde er instinktiv, dass ich ein Geistesmensch bin. Untätig, auf ein und demselben Fleck in einer Küche zu stehen und den ganzen Tag lang aus dem Fenster zu schauen, ist physisch natürlich ungeheuer herausfordernd. Deshalb bin ich physisch in sehr guter Form. Das ist nötig, denn manchmal beginnen die Möbel sich zu bewegen. Besonders der Tisch ist unruhig. und dann gehe ich zu ihm hin und setze mich drauf und halte ihn fest und drücke den Tisch auf den Boden hinunter und manchmal drücke ich so fest, dass die Tränen anfangen, mir über die Wangen zu rinnen. Dann plötzlich kehre ich zu mir selbst zurück und fange ganz von vorne an. Und dann fahre ich lange, sehr lange damit fort, ich selbst zu sein, und weine als Geistesmensch über die Boshaftigkeit der Welt, ehe ich bei meiner neuen Einsicht Zuflucht suchen und wieder den Fußboden betreten muss. Denn dann, wenn ich die Dinge loslasse, weiß ich, dass die Existenz als Geistesmensch nichts damit zu tun hat, in Philosophie, Sprache und Kunst bewandert zu sein. Solche Fähigkeiten kann doch heutzutage wer auch immer besitzen. Es gilt doch nur, sich an eine Maschine zu koppeln. Wissen und Information über alles Mögliche gibt es überall, in unerträglichem Maße. Die modernen Menschen beziehen alle diese Fiktionsgegenstände wie den Reflex eines übergebliebenen Sammlerinstinkts auf sich selbst. Der Geistesmensch dagegen lässt die ganze Zeit die Information hinter sich. Er oder sie weicht Fakten aus, und wenn ein Geistesmensch etwas lernen soll, geht er immer in die Natur hinaus, in den Wald, die Moore und Senken, auf Hügel und Berge und unter die wenigen übrig gebliebenen naturklassischen Menschen. Dort lernt der Geistesmensch, dass er Informationen und jedes Faktenwissen am besten verachten muss. Im modernen Sinne ist ein Geistesmensch wissenslos. Geistesmenschenanliegen dürfen nicht mit Geld, mit Werbung, mit dem Kommerziellen in Berührung kommen, dürfen nicht Gegenstand für etwas sein, das auf irgendeine Weise an Geld und an die Macht des Geldes erinnern kann. Denn wenn so etwas geschieht, werden sie ziemlich schnell in Gegenstände kommerzieller Interessen verwandelt, werden durch ihre Ausdrucksformen rasch zu Reklame, zu Geld, und damit wird Umsatz mit ihnen erzielt, worauf die tiefe Bedeutung des Geistesmenschenanliegens verschwindet. Für immer. Oder vielleicht sind alle Kunst und Philosophie, von der wir hören dürfen, nichts anderes als Geld, das sich verwandelt. Ja, weil früher oder später alles in Geld, in Reklamen, in Ankündigungen immer neuer Geldformen verwandelt werden wird. So stürzt die Welt zusammen. In meinem Gutachten an das königliche norwegische Kulturministerium hatte ich reihenweise Seiten über die unglückliche Wirkung des Geldes auf alte norwegische Kulturdenkmäler gefüllt, denen erst dann eine geistesmenschliche Perspektive beigefügt werden konnte, als ich erklärte, weshalb es so wichtig sei, über unsere schönen Kulturdenkmäler die Schnüss zu halten. Ja, dass wir unsere Kulturdenkmäler aufgrund des schädlichen Einflusses des Geldes lieber geheim halten sollten. Ich wusste doch, wie kontrovers das war. Aber mein Berater im Kulturministerium war doch selbst einverstanden gewesen, dass ich solche Fragen in meinem Gutachten aufnehmen könne. »Das ist ja Ihr Gutachten«, sagte er. Diese Ermunterung hatte also fatale Konsequenzen. Aber obwohl ich interniert worden bin, bin ich noch immer der Auffassung, dass mein Angriff auf die Tätigkeit des norwegischen Kulturministeriums etwas für sich hatte und tatsächlich vollkommen notwendig war, denn es war ja keine Zustimmung, sondern ein Gutachten, welches Bürokraten mich zu schreiben gebeten hatten, und damit mussten sie ja den grundlegend kritischen Charakter des Gutachtens anerkannt haben, obwohl es nichts weiter war als ein Auftragswerk. Natürlich hätte ich das Kulturministerium schon zu einem frühen Zeitpunkt durchschauen sollen. Ich hätte verstehen sollen, dass die Degeneration, die ich im Wirken des Ministeriums sah, die gleiche war, die das Ministerium dazu veranlasste, mich, Thomas Olsen Mühlbroden, dazu zu bestimmen, ein Gutachten über unsere Kulturdenkmäler zu schreiben. Damit war ich ein Ausdruck der gleichen Degeneration, die von Seiten des Ministeriums unter dem Namen Neudenken, Visionen und frisches Blut firmierte. Dies verursachte eine Art Jump Cut in meiner eigenen Betrachtungskrankheit, infolgedessen ich selbst zu einem Ergebnis dieses sogenannten Neudenkens, dieser Visionen und dieses frischen Blutes wurde, was dazu führte, dass ich wirklich schon nach dem ersten Treffen im Ministerium anders dachte, seltsame Visionen und Selbstbilder bekam und dieses visionsgefüllte Blut strömen spürte, als ob das Ministerium tatsächlich körperliche Macht über seine gewählten Vertreter ausübte. Ich konnte nicht wissen, dass die Betrachtungskrankheit immer in der Tiefe ihres Opfers liegt und lauert. Aber weshalb sich eben jene Betrachtungskrankheit in mir niedergelassen hatte, kann ich erst jetzt im Trübwetterlicht der Nachdenklichkeit durch dieses Losreißen erklären, das ich meine ganze Jugendzeit hindurch erlebte. Das Losreißen von oder die Verweigerung meiner bäuerlichen Herkunft ermöglichte es mir, wie es heißt, weit zu blicken, indem alles, das mir etwas bedeutete, der Wald, die Landwirtschaft, das Dorf, abrückte, und deshalb wurde alles, was mir wichtig war, mit Hilfe dieser Methode betrachtet. Aber die Fähigkeit selbst, den Weitblick, muss der Mensch erst physisch und konkret einüben. Diese Kunst lernte ich, indem ich jede Woche auf einem der vielen bewaldeten Berge in Ostnorwegen verkehrte, wo ich vielleicht aus mystischen Gründen ständig die Neigung verspürte, in Richtung der Hardangervidda, des Nurefjells, des Blefjells, des Hallingdalsfjells zu schauen. Ja, auf diesen hohen Bergen sah ich etwas, von dem ich mir einbildete, es gäbe mir einen größeren Ausblick. Jetzt verstehe ich, dass ich irgendwie nach den Gründen dafür Ausschau hielt, warum ich gen Westen starrte, und dies würde mich dazu bringen, weiter zu blicken. Weiter als weit. Denn wenn ich in den Wald ging, war ich immer an einem anderen Ort. Je mehr ich reiste, als desto verhängnisvoller offenbarte sich Norwegen, als desto perverser stellte sich dieses Land heraus. Es hatte keine Kultur, sondern in erster Linie haufenweise zerstörte Natur. Zuallererst unternahm ich einen zufälligen, versuchsweisen Ausflug zu den Kirchenruinen oben in Maridalen. Diese Reisetätigkeit unternahm ich natürlich im Auftrag des königlichen norwegischen Kulturministeriums, offiziell mit dem Zweck, die Kulturdenkmäler zu studieren, mit besonderem Gewicht darauf, Sektoren im Kulturdenkmalsgewerbe zu finden, die zugänglicher gemacht werden konnten. Ich wusste, dass einige Mitglieder des Ministeriums gespannt waren. Sie erwarteten eine solide und wohlfundierte Analyse darüber, wie die Kulturdenkmäler umsorgt werden, aber auch darüber, wie die Kulturdenkmäler entwickelt werden konnten, wie sie ihr eigenes, kleines, kulturelles Leben erhielten. Die Kulturdenkmäler sollten nicht nur auf eigenen Beinen stehen, sie, von denen einige Kulturdenkmäler mit anderen Angeboten fusionieren sollten, sollten sich auch in höchst verschiedene Richtungen selbst entwickeln, sodass in sogenannten Totalerlebniszentren, die höchst verschiedene Zerstreuungstätigkeiten anbieten sollten, größere und verbraucherfreundlichere Gesamtpaketlösungen geschaffen werden sollten, sodass das staatliche Kulturdenkmalsdirektorium als verantwortliche Instanz für die Bewahrung der Kulturdenkmäler auch das kommerziellere Segment der Kulturdenkmalsproblematik steuern sollte, und zwar dergestalt, dass man beispielsweise durch die Kopie von Kulturdenkmälern im Kulturdenkmal selbst die Kulturdenkmäler vor Verschleiß aller Art verschonen sollte. Physisch sowohl durch das Getrampel als auch die Berührung der Touristen, als auch durch den Schutz der Kulturdenkmäler vor inflationärer Bedeutungserosion und medialem Bedeutungsverlust. Doch zugleich forderten die Behörden auch, dass sich die Kulturdenkmäler rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht lohnen sollten. Diese kommerzielle Kulturdenkmalskultur erhielt das Etikett »Eigene Tourismusangebote der Kulturindustrie«, ETK. Mit wiederum anderen Kulturdenkmälern hatte das Ministerium völlig andere Pläne. Es gab Pläne, einige Kulturdenkmäler zu fast schon avantgardistischen Kunstwerken zu entwickeln, sodass man das Kulturdenkmal gerne durch eine avancierte Vernichtung veränderte, um sozusagen zu zeigen, dass das Kulturdenkmal weiterleben und sich quasi entwickeln sollte. Und so wurde das Kulturdenkmal auf eine ungewisse Segelfahrt geradezu in die Zukunft hinausgeworfen. Die 4 Monate auf dem Weg quer durch Norwegen, Mai, Juni, Juli, August, die eigentliche Hochsaison für alle unsere lieben Kulturdenkmäler, machten irgendetwas mit mir. Wenn wir mit dem Auto durch Norwegen fahren, werden wir auf eine völlig unerwartete und scheußliche Art norwegischer. In diesem internationalen Land, das ich jetzt durchreiste, war das norwegisch-nationale längst als interessante touristenhistorische Größe etabliert. Und ich sah, dass dieses internationale Land es erst jetzt geschafft hatte, dem Geld eine Reichweite zu geben, die mit der dem Geld innewohnenden Eigenschaft, die ortstypischen Eigenheiten von Waren und Menschen vollständig aufzulösen, in Einklang stand. Das Geld hatte die Macht über die Orte, die ländlichen Regionen und die Kulturdenkmäler erhalten. Das Geld war endlich zu sich selbst gekommen. Das alles sagte ich der Kulturministerin ganz direkt, genauso wie eine Menge kühner dörflicher Behauptungen und Geistesmenschenempörungen, von denen ich dachte, sie seien unterhaltsam und bezeichnend. Aber genau das war verfehlt. Sie nannte mich sowohl dies als auch das. Sie nannte mich einen Querulanten, einen Missinterpreten, einen Pessimisten. Und es schien, als käme sie drauf, dass mein Gutachten sinnlos sei. Widerspruch zu erheben, war das Cleverste, was sie tun konnte. Ich biss an und antwortete ihr sofort. Ich erzählte ihr, dies sei ein Gutachten. Und dass dieses Gutachten von einem Geistesmenschen und von keinem Staatsbeamten geschrieben worden sei. Dann lachte sie. Nicht laut, aber deutlich. Geistesmensch, grinste sie und schüttelte den Kopf. Na also, dachte ich. Das Grabenereignis-Mysterium von Thyre Erik Lund. Thomas Leubel las aus der deutschen Übersetzung von Matthias Friedrich, jetzt neu im Verlag Droschel in Graz. Thyre Erik Lund in Oslo, ihr Thomas Olsen Mürbedorten kritisiert, dass die Denkmäler vor dem Ausverkauf stehen. Wir kennen Norwegen eher als großes Land mit nur 5 Millionen Menschen, berühmt für seine Fjorde, die Mitternachtssonne, das Nordlicht, die blauen Küsten, die Wildnis, die Nationalparks und so weiter. Sind die Denkmäler wirklich so kolonisiert vom Tourismus?